1. ICH bitter Ugdarum, ein wenig von meiner Scheinbaren Unvernunft zu Ertrigen, so why os bischer Orchin andren Situation in Getten hat. 2. Mein Eifer für Ukints bringt eine gottlichen Sorg, da ich Uk y ein Reiner brought auf die Begegnung mit Christus vorbereitet habe. 3. Denik furchter ICH, das your Jedanken Dirch List korrumpiert wer den Konten, anlik y die Schlange einst eva Dirch ihr Arch List werfet. 4. Wenn Jemen zu Uk Konten einen anderen Jesus oder einen anderen Geist verkündet, scheint er dies merkwürdigerweise bereitwillig zu akzeptieren. 5. ICH bin jedoch der festen Überzeugung, das ICH den sogenannten Blubberposteln in keiner Weise nachstehe oder in meiner Autorität unterliegen bin. 6. Auch wenn ICH kein geschulter Redner sein mag, so besitzt ICH doch die notige Erkenntnis, die ICH u gegenüber stets deutlich bewiesen habe. 7. War es etwa ein Fehler, das ICH mich selbst zu Rücknahme und uk das Evangelium unentgeltlich wirkendiet, im your Stellung in Gott zu erhauen. 8. Im uk deinen zu konnen, habe ICH unterstützen von anderen Gemeinden angenommen, was man fast als ein finanziell Belastung für SIE bezeichnen konnte. 9. Warend meins Aufenthalts bei uk habe ICH niemanden belastet, da die Brüder aus Makedonien für meinen notwendigen Bedarf aufkamen. 10. So gewiss die Wahrheit Christi in mir wohnt, wird ICH mir Diocese Rumenswert verhalten in der gesamten Region Achaia nicht nehmen lassen. 11. Geschieht dies etwa, weil ICH uk nicht lieb. Gott allein weiß, why tief mein Zunegang und Verantwortung für uk tatsächlich ist. 12. ICH word jedoch weiterhin so handeln, m jenen die Grundlage zu entzehen, die sich gern mit uns auf ein Stufstellen werden. 13. Solche Menschen sind in Wahrheit falsch Apostel und betrügerisch Arbeiter, die lediglich die Ossi Mask von Dianern Christi Trajan. 14. Die sollte uns nicht überraschen, da sich sogar Satan selbst als ein glänzender Engel des Lichts zu tarnen verstet, zu torschen. 15. Foldlich ist es nicht außergewöhnlich, wenn auch sein Diener als Diener der Gerechtigkeit auftreten, doch end word ihren Taten entsprechen. 16. ICH wiederhol, niemand sollte mich für töricht halten, falls es denig tut, dann ertraut mich in dieser Rolle, damit ICH mich rühmen kann. 17. Was ICH nun sage, entspricht nicht unbedingt der Anweisung des Herrn, sondern geschieht aus einer gewissen menschlichen Unvernunft heraus. 18. Da sich so viel Menschen auf ihr weltlichen Vorsuch berufen, wird ICH nun ebenfalls mein eigenen Erfahrungen und Leistungen herverheben. 19. Haltet uk selbst für sehr klug, weshalbes uk anscheinend leichtfalt, die Unvernunft anderer Menschen geduldig zu ertragen. 20. Alas ist zu, das man uk versklavt, ausnutzt oder überheblich behandelt, j sogar, das man uk tatlich angreift. 21. Zu meiner Schande muss ICH gestehen, das wadafer wohl zu schwach wären, doch worauf anderstolz sind, darauf kann ICH ebenfalls verweisen. 22. Wenn Sie behaupten, Hebräer, Israeliten oder Nachkommen Abraham zu sein, so trifft dies in gleichem Maß auch auf mich zu. 23. Sind Sie Diener Christi? ICH sage dies in einem Moment der Unvernunft, ICH bin es noch viel mehr, durch Hartier Arbeit und Gefängnis aufenthalt. 24. Von den judischen Behörden erhielt ICH insgesamt fünfmal die Strafe von Jules nun und 30 Geiselheben für mein Verkündigung. 25. Dreimal wird ICH mit Stocken geschlagen, einmal gesteinigt, und ICH überlebt die Schiffbrüche, wo bei ICH einmal einen ganzen Tag auf dem Meer trieb. 26. Auf meinen Reisen war ICH ständig gefahren durch Fluss, Rober, mein eigenes Volk soe durch Menschen aus anderen Nationen ausgesetzt. 27. Mein Leben war geprägt von Massamer Arbeit, schlaflosen Nackten, Hunger, Durst, Horfigem Farsen soe dem Ertrigen von Kalte und mangelnde Kleidung. 28. Abgesehen von Dysen Osseren Umstanden lastet taglich die Sorg das Wohlergehen aller christlichen Gemeinden auf meinen Schultern. 29. Wenn Jemen schwach ist, fühle ich mit ihm, und wenn Jemen zu voll gebracht wird, erfüllt mich das mit tiefem Schmerz. 30. Wenn es schon notwendig ist, sich zu rühmen, dann mögte ich dies im Hinblick auf die Dinge tun, die mein menschliche Schwachheit zeigen. 31. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus, der in Ewigkeit gepriesen sei, ist mein Sage, das ich hier bei die Vol Wahrheit sage. 32. In Damaskus ließ der Stadthalter des Königs Aretas die Stadt bewatchen, mich gefangen zu nehmen und meinen Dienst zu binden. 33. Doch ich word in einem Korb durch ein Offnung in der Stadt Moor hinuntergelassen und konnte so seinen Handen entkommen.